Ja, danke. Ich hoffe, dass man mich halbwegs versteht, ohne dass ich mich immer übermäßig hier vorbeugen muss. Der Titel des Vortrags, also die totale Therapie, ist identisch mit dem Titel eines Textes in der Neuen Bahamas, in dem es aber nicht um Mediation, sondern scheinbar um was Gegenläufiges geht, nämlich um die Kommunikationsform in den neuen sozialen Protestbewegungen, vor allem in diesem Occupy- und Post-Occupy-Umfeld und eben darum, dass in diesen Kontexten auf merkwürdige Art in diesen Kommunikationsstrukturen und in dem Verhaltensdrill, der da eingeübt wird, sich Dinge reproduzieren, die eigentlich so in der sogenannten Mehrheitsgesellschaft eben in diversen Mediations-, Kommunikations- und Selbsterfahrungswochenenden für irgendwelche Manager oder freiberuflichen Unternehmer stattfinden. Der Titel selbst ist geklaut oder entlehnt von einem Film, den ich sehr empfehlen kann, der auch heißt Die totale Therapie, mit Blixa Bargeld in der Hauptrolle als Sekten-Guru-Therapeut. Und dieser Film erzählt von so einer allmählich eskalierenden Gruppentherapie, in deren Folge sich alle Teilnehmer gegenseitig umbringen. Ich möchte im ersten Teil, der vermutlich der ausführlichste wird, weil ich da ein bisschen mehr am Material arbeiten möchte, was über die verschiedenen Formen sagen, in denen sich jetzt diesmal sozusagen in dieser, in Anführungszeichen, Mehrheitsgesellschaft solche Formen des kommunikativen, der kommunikativen Selbstmanipulation niederschlagen in längst schon eigenen Berufszweigen, nämlich über in den sogenannten Mediation-, Supervisions- und Mentoring-Berufen. Das werde ich dann versuchen, ein bisschen zu illustrieren, weil es schwierig ist, zu diesem Thema Literatur zu finden, die man sozusagen als grundlegend voraussetzen und dann kritisieren könnte. Halte ich das für die bessere Variante, anhand eines Berichts von einem Konfliktmanager über einen Vortrag von der europaweit mittlerweile bekannten Konsens-Schreckschraube Gesine Schwan, die an dieser Europa-Universität Viadrina lehrt, wo inzwischen so ein Schwerpunkt auf diesem Bereich der Mediation, des Konfliktmanagements, nicht nur im Rahmen von Politikberatung liegt. Im zweiten Teil möchte ich dann bisschen was dazu sagen, warum meiner Ansicht nach diese Formen so der Kommunikation, die da eingeübt werden, oder der falschen Vermittlung, eigentlich sind das ja alles so institutionalisierte Formen von falscher Vermittlung in diesen Berufen, warum man das meiner Ansicht nach als unter diesem Paradigma der Therapie oder der kollektiven Selbsttherapierung der daran beteiligten Individuen verstehen kann und was darin eigentlich problematisch ist und inwiefern das nicht nur eine Schwundstufe, sondern auch schon fast ein Gegensatz zu dem ist, was man normalerweise so im Kontext der Psychoanalyse und Psychotherapie als Therapie versteht. Und im dritten Abschnitt möchte ich relativ knapp und auch dann schon resümierend zu dem, was ich vorher gesagt habe, auf den Gewaltbegriff eingehen, dass also vielleicht zu dem Untertitel der Gewaltbegriff hier in dieser Rede von Gewaltfreiheit, die ja schon selbst etwas Drohendes und keineswegs nach Freiheit klingendes in sich trägt, welche Rolle da dieser Gewaltbegriff steht und was das meiner Ansicht nach so mit dem Abschleifen und der Neutralisierung dessen, was man im bürgerlichen Zeitalter kritisch als Ideologie beschrieben hat, inwiefern das zusammenhängt. Ich bin leider etwas erkältet, aber ich hoffe, es geht. Diese Berufsfelder Mediation, Supervision, Mentoring auch seit einiger Zeit so beliebt werden, ist kein unbedingt als neues Phänomen. Ich selbst habe noch während meines Studiums die erste Begegnung damit im Rahmen eines sogenannten Projekttutoriums oder autonomen Tutoriums von Studenten an der Philosophischen Universität gehabt, die damals noch ein Projekttutorium zur Kritik der bestimmter sektiererischer Psychotechniken angeboten haben. Und diese Studenten, die das angeboten haben, das habe ich dann noch sozusagen im Zuge dieses Studiums mitbekommen, haben dann später zu zweit ein haben sich selbstständig gemacht als philosophische Lebensberater. Und das war sozusagen einer der ersten ersten Punkte, wo ich darauf gestoßen bin, auf das, was dann tatsächlich sich heute immer deutlicher zeigt, dass diese Felder so der Konfliktvermittlung oder des Konfliktmanagements, wie man das vielleicht übergreifend eben nennen kann, dass das ein Berufsfeld ist, mittlerweile eben vor allem für objektiv eigentlich mit ihren konkreten Fachkenntnissen immer stärker gesellschaftlich nutzlose Geisteswissenschaftler, dass also einerseits außerhalb der Universität sich ein sehr differenzierter Markt für sowas mittlerweile ausgeprägt hat und andererseits aber auch in der Universität selbst in den verschiedenen Disziplinen solche sogenannten Kompetenzen, wie sie da vermittelt werden, immer stärker nachgefragt sind. Zu diesen beiden Aspekten, also die einerseits die Verallgemeinerung dieser Dinge als Beruf außerhalb der Universität und die inneruniversitäre Mediatisierung, möchte ich kurz noch ein paar Worte verlieren. Außerhalb der Universität lässt sich das teilweise, das was da passiert, insbesondere im Mentoring-Bereich, unter dem, wie Clemens Nachtmann das mal vor allem geprägt hat in einem älteren Text, unter dem Oberbegriff des Outsourcing des Staates ganz gut fassen, was da passiert. Also vor allem im Arbeitsrecht, aber auch im Zivilrecht, findet man sehr stark die Tendenz, auch durchaus in erpresserischer Weise, also dass das mehr oder weniger verordnet wird, dass bevor irgendwelche arbeitsrechtlichen oder zivilrechtlichen Konflikte, sei es jetzt unter Nachbarn oder auch in der Ehe, justiziabel werden, man so eine Konfliktberatung, so eine Mediation dazwischen schaltet und der juristische Streit sozusagen auf den Zeitpunkt verlagert wird, nachdem diese Mediation dann gescheitert ist. Und indem das mehr oder weniger schon ganz häufig, insbesondere bei arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen, vorgeschaltet wird, wird natürlich auf die Beteiligten viel größerer Druck ausgeübt, sich zu einigen, weil dann eben der Übergang zum rechtlichen Streit sozusagen schon als Scheitern von den beteiligten Individuen empfunden werden muss, obwohl es dabei eigentlich um eine sachliche Selbstverständlichkeit geht. Das heißt, hier werden bestimmte Dinge, die arbeits- oder zivilrechtlich ausgetragen werden, könnten und auch dürften sozusagen zum ultimativen Ernstfall gemacht, indem man so eine Konflikt, eine halb private, halb offizielle Konfliktberatung davor schaltet. Das hat natürlich ganz praktisch auch den Zweck, dass dann häufig dadurch dafür Sorge getragen wird, dass nicht eine Seite Recht bekommt gegenüber der anderen, sondern dass eben so eine Art kalter Frieden irgendwie geschaffen wird, eben so ein Konsens, an den sich alle halten und der möglicherweise den entsprechend arbeitsrechtlichen Kriterien, auf die man sonst zum Beispiel ein Unternehmen verpflichten könnte, gar nicht genügt. Also da, das ist einerseits so eine Tendenz der Auslagerung eigentlich ursprünglich der Justiz und im weitesten Sinne den Staatsorganen überlassener Aufgaben auf so rechtlich gar nicht besonders klar geklärte Institutionen. Dazu sage ich auch noch was, das scheint mir eh sehr wichtig für diese ganze Geschichte zu sein, die so auf dieser, eher so in diesem Graubereich zwischen Privatsphäre, Öffentlichkeit, Arbeit und Privatleben angesiedelt sind. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch außerhalb der Universitäten Mediation, Supervision, diese ganzen Dinge, einmal im Bereich der ganzen Beziehungs- und Lebensberatung im weitesten Sinn, wo also versucht wird, Konflikte, die man sonst entweder privat oder eben auch juristisch austrägt, auch auf so einer Verhandlungsebene mit Hilfe eines dazwischengeschalteten Schlichters sozusagen zu klären und dann auch selbst verordnet als Konfliktschlichtungsmaßnahmen in Unternehmen, insbesondere so in diesen ganzen Start-up-Unternehmen, also keineswegs gar nicht so sehr in diesen größeren, sagen wir mal eher traditionell kapitalistischen Unternehmen, sondern so in kleineren, flexibleren Arbeitszusammenhängen spielen diese Dinge auch eine sehr wichtige Rolle. Das heißt, es geht hier nicht nur um Outsourcing des Staates oder bestimmter Funktionen der einzelnen Institutionen, die dadurch auch natürlich entlastet werden, sondern auch in gewisser Weise um so eine Art Outsourcing des eigenen Gefühlshaushalts. Das scheint mir irgendwie wichtig zu sein und auch besonders beängstigend an diesen ganzen Tendenzen zur so, Mediation, dass da eigentlich so Fähigkeiten, die man bis vor kurzem noch gar nicht so unberechtigt von den beteiligten Individuen in Austragen eines Konflikts auch so erwarten könnte, eben sich anzuhören, was der andere sagt und möglicherweise irgendwie einen Kompromiss zu finden, auch sowas wie Empathie und solche Dinge sozusagen eigentlich delegiert, verdinglicht und delegiert werden an dafür zuständige Berufs- und Beziehungsberater, die dann sozusagen als Zulieferer solcher emotionalen und kommunikativen Kompetenzen fungieren, die offenbar die einzelnen beteiligten Individuen gar nicht mehr so unmittelbar mitbringen oder glauben mitzubringen. So viel zu dieser Seite der Mediation, Supervision und so weiter außerhalb der Universität. Innerhalb der Universität spielen die entsprechenden Kompetenzen auch eine immer wichtigere Rolle, und das scheint mir vor allem, also nicht nur dadurch, dass es einzelne Fachbereiche oder Institute gibt, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Also das scheint mir nicht nur daran sich zu zeigen, sondern überhaupt auch Symptom so einer allgemeinen Pädagogisierung aller Fachdisziplinen zu sein. Also dieser Tendenz, dass die Pädagogik, Didaktik, also bestimmte eigentlich Hilfswissenschaften, die früher sozusagen dann für die Lehrberufe sozusagen zu den einzelnen Fachstudiengängen zugearbeitet haben, immer stärker in den Mittelpunkt drängen und eigentlich tendenziell das Eigentliche ausmachen. Also es geht auch in geisteswissenschaftlichen Studiengängen, in dem, was man da lernt, mindestens bis zum Master, immer stärker eigentlich um die um das Erlernen von bestimmten Lernkompetenzen, von bestimmten Prozeduren, und gar nicht von bestimmten Gegenständen. Also diese Pädagogisierung oder das Übergreifen von so bestimmten Formen didaktischer Methodik auf die Fachdisziplinen scheint mir eng damit zusammenzuhängen, dass solche Dinge wie Mediation, Konfliktbearbeitung und so weiter in diesen Studiengängen auch immer stärker thematisch in den Mittelpunkt treten und sich die beteiligten Leute, das ist ja eigentlich die Pointe davon, immer weniger mit dem Gegenstand der Arbeit, sondern eigentlich miteinander oder mit sich selbst beschäftigen. Aber auch nicht im Sinne von Selbstreflexion, sondern im Sinne einer immer diffizileren und feineren Selbstjustierung und Selbstmanipulation, die alle Beteiligten verinnerlichen sollen. Nun zu diesen drei Oberbereichen. Das sind vielleicht nicht alle, aber ich denke, das sind so die wichtigsten, die ich vorhin genannt habe, die diese neuen Formen von so Kommunikations- und Konfliktmanagement ganz gut abdecken. Am meisten werde ich über die Mediation sagen, Supervision und diese Mentoring-Geschichten, das sind, glaube ich, eher so Abzweige davon. Trotzdem sind das drei Begriffe, die in letzter Zeit immer wichtiger werden. Was denen gemein ist, scheint mir einerseits zu sein, was ich schon angedeutet habe, dass hier also bestimmte, dass es eigentlich eine Doppelbewegung gibt, dass also einerseits bestimmte Dinge, für die früher die Gerichte oder andere staatliche oder halbstaatliche Institutionen zuständig waren, in die Individuen zurückverlagert werden, dass also etwa in solchen Arbeitskämpfen oder auch in Ehestreitigkeiten immer mehr von den Individuen verlangt oder sagen wir wohlwollend erwartet wird, dass sie das austragen, bevor es sozusagen an die Institutionen delegiert wird, also in gewisser Weise eine Zurücknahme der Institution in die Individuen und damit auch eine tendenzielle Schleifung oder negative Aufhebung so dieser ganzen Gewaltenteilung, die diesem System ja zugrunde liegt. Auf der anderen Seite aber auch so eine Personalisierung und Emotionalisierung und Intimisierung von Beruf, von eigentlich abstrakten gesellschaftlichen Verhältnissen, denn das ist ja die Kehrseite davon, wie von diesen Mediationsgeschichten, dass also gesellschaftliche Verhältnisse wie ein Arbeitsverhältnis dadurch auch immer stärker, die ganze Arbeitssphäre selber immer stärker zum Kampfort für die Austragung auch von verstockten und stumm bleibenden persönlichen Konflikten zwischen den beteiligten Individuen werden. Also das ist eine Doppelbewegung, die kennzeichnet, denke ich, alle diese neuen Formen und damit unmittelbar zusammenhängt eben auch, dass diese ganzen neuen Berufe und deren Funktion oder der Einsatzort von diesen Leuten immer eben in so einem Graubereich zwischen Privatheit und Öffentlichkeit angesiedelt ist und tatsächlich also sozusagen diese, sei es auch nur abstrakt vollzogene Aufspaltung der Person, die eigentlich ja jeder, der irgendwie überleben möchte, vornehmen muss in die Erwerbsperson sozusagen, in die abstrakte Erwerbsperson und in die private Person, da eigentlich tendenziell gar nicht mehr geleistet wird oder wenn sie geleistet wird, wird das in diesem Mediationsbetrieb eher als Störung wahrgenommen. Mediation, das habe ich jetzt ja schon gesagt, ist sicherlich das Weiteste. Das erstreckt sich mittlerweile also auf alle möglichen Formen von Rechtsstreitigkeiten, findet aber auch in pädagogischen Institutionen immer mehr Anklang. Supervision ist eher was tendiert, denke ich, stärker tatsächlich auch von den verwendeten Methoden her so zu Formen der Gruppentherapie, aber eben bezogen auf Arbeitsteams oder sonstige Ansammlungen von Personen, die nicht freiwillig zusammen sind, sondern eigentlich aufgrund eines bestimmten gemeinsamen Zwecks. Also da kann man, denke ich, sehr stärker vielleicht als bei der Mediation diese Tendenz zur Kollektivierung und Auslöschung eigentlich des Ichs, also des kritischen Ichs, worauf ich noch zu sprechen kommen werde, sehen. Mentoring ist vielleicht das in unserem Zusammenhang Unwichtigste. Das ist ja sozusagen zunächst mal der neue Begriff für das, was früher an den Universitäten Tutoren hieß, womit sich aber auch der Einsatzbereich dieser beteiligten Personen verändert hat. Und die wichtigste Veränderung da scheint mir auch zu sein, dass einerseits tendenziell die Beschäftigung mit selbstgewählten Gegenständen, die bei alten Tutorien zumindest in der Geisteswissenschaft eine wichtige Rolle gespielt hat, ersetzt wird durch Vermittlung von Methodiken, durch Vermittlung von Kommunikationskompetenzen und sozusagen Konstituierung von einem bestimmten Gruppengeist und dass andererseits auch die Sachhierarchie zwischen dem Tutor als dem, der einfach sachlich mehr geistige Erfahrung schon hat in der Beschäftigung mit bestimmten Gegenständen und den in diesen Mentorien sitzenden Studenten eingeebnet wird, weil eben das mehr oder weniger verbindlich bei Mentorien ist, dass auch die Mentoren sich dann evaluieren und das Ganze ist also viel stärker im Sinne von so einer permanenten und tendenziell nie ans Ende kommenden Selbstevaluation und Selbstregulation der ganzen Gruppe, die sich dann eben immer wieder neu zusammensetzt, gedacht, als im Sinne des traditionellen Unterrichts. Also daran kann man, denke ich, schon ein paar allgemeine Tendenzen erkennen, die das alles verbinden. Ich möchte jetzt anhand der Mediation, weil das, denke ich, also eigentlich der doch profilierteste Bereich davon ist, bei dem sich am meisten sagen lässt, noch einige allgemeine Charakteristika erstmal aufzählen und dann anhand von diesem Bericht über die Rede von Gesine Schwan nochmal illustrieren. Einiges habe ich schon angedeutet. Wichtig ist einmal bei Mediation das, was sich in der Mediatorenausbildung Allparteilichkeit nennt. Das heißt, dass der Mediator nicht einseitig also sei es auch wohl begründet, Partei für eine Seite ergreift, sondern sozusagen jeder Seite gegen die andere Recht gibt. Das ist auch was anderes als Neutralität, nicht? Also der hört sich das auch nicht nur an, sammelt das, was die Leute sagen und macht dann Vorschläge, sondern es geht tatsächlich sozusagen um eine Unterstützung aller beteiligten Konfliktparteien gegen die jeweils anderen. Das ist ja in sich irgendwie auch paradox und schon dieser paradoxe Charakter des Begriffs der Allparteilichkeit deutet an, was ich nachher hoffentlich noch ein bisschen deutlicher mache, anhand des Gewaltbegriffs, dass hier eigentlich tendenziell, auch wenn das den Beteiligten nicht bewusst wird, eher um die Entfesselung von so einem blinden Krieges aller gegen alle geht, als um eine Aufhebung von Widersprüchen. Der zweite Punkt, der charakteristisch ist für die Mediation, gerade im Gegensatz zu juristisch ausgehandelten Konflikten, ist die Notwendigkeit der Präsenz aller Beteiligten. Das ist gerade für so Ehe- und Beziehungsstreitigkeiten auch wichtig, nicht? Dass also, wenn man eine Scheidung zum Beispiel oder irgendwie einen Ehekonflikt juristisch austrägt, können sich die Beteiligten vertreten lassen. Bei der Mediation wird, jedenfalls in den wichtigsten Formen, die es da gibt, verlangt, dass die Beteiligten präsent sind und einander darlegen, worunter sie leiden und was sie sich wünschen. Der dritte Punkt ist, dass es eine Art Konsenszwang gibt. Also in all diesen Formen der Mediation wird, das wird auch nachher bei Gesine Schwan noch klar, gegenüber dem Begriff des Kompromisses, der irgendwie kleinlich und unbefriedigend wirkt, immer der Begriff des Konsenses ausgespielt, was einfach bedeutet, dass so lange Schlichtungsvorschläge erarbeitet werden, bis alle Beteiligten zustimmen. Also während beim Kompromiss immer schon im Begriff mitgedacht wird, dass das für keine der, im Idealfall würde ich fast sagen, für keine der beteiligten Seiten wirklich vollständig befriedigend ist, wird im Konsens viel stärker verlangt, dass alle sich auch positiv, affektiv mit diesem Kompromiss, der da gefunden wird, identifizieren. Das hat also einen viel stärkeren Einigungs- und Homogenitätszwang in Bezug auf die beteiligten Personen, auch der implizit damit ausgeübt wird. Der vierte Punkt, der unmittelbar damit zusammenhängt, ist, dass hier der Begriff, auch bei der Gesine Schwan werden wir das sehen, immer der Begriff der Gerechtigkeit gegenüber dem Recht ausgespielt wird. Das hat unmittelbar zu tun mit der sogenannten Allparteilichkeit, nicht? Denn das Recht, dessen Gegenbegriff ja bekanntermaßen eben das Unrecht ist oder der Rechtsverstoß. Wenn Recht gesprochen wird, wird ja auch über Unrecht geurteilt. Das heißt, Rechtsprechung setzt notwendigerweise und mit allen Einschränkungen, die man da machen muss, weil natürlich das Recht selber in der Form, wie es in der bürgerlichen Gesellschaft entstanden ist, auch begrenzt und problematisch ist, setzt notwendigerweise immer auch eine beteiligte Partei oder möglicherweise alle beteiligten Parteien auf je verschiedene Art ins Unrecht. Das wird ignoriert, ausgeblendet und wegrationalisiert mit diesem Begriff der Gerechtigkeit, der also sozusagen die Ungerechtigkeit und Abstraktion des Rechts scheinbar aufhebt und eben unmittelbar damit zu tun hat, dass ja alle Beteiligten affektiv, körperlich als ganze Personen unmittelbar beteiligt sind. Ein anderer Punkt, auf den das Ganze, glaube ich, noch hinausläuft und jetzt in dieser Sammlung von Charakteristika der letzte, ist, das scheint mir tatsächlich das Wichtigste zu sein, dass es bei all diesen Dingen eigentlich gar nicht um Tilgung von Konflikten oder Harmonisierung von Konflikten geht, obwohl das erstmal so scheinen mag, dass da sozusagen reale Konflikte überspielt werden. So könnte man vielleicht so eine traditionelle linke Kritik an Mentoring und solchen Formen sozusagen als Erscheinungsform des Neoliberalismus formulieren. Wichtiger scheint mir aber die Kehrseite davon zu sein, dass Konflikte eigentlich verewigt und permanentisiert werden. Dass eigentlich der Konflikt als was begriffen wird, was immer da ist und was auch überhaupt nie in irgendeiner Weise, sei es auch erstmal nur negativ formulierbar, aufgehoben werden kann, sondern etwas, womit man immer leben und sich beschäftigen muss. Also verbunden damit eine permanente Mobilisierung aller Beteiligten an sich selbst und miteinander. Das kann man an diesen Ausführungen von Gesine Schwan aus dem letzten Jahr gut sehen. Das ist eher ein Zufallsfund, der aber sich als sehr ergiebig herausgestellt hat, von einer Rede, die sie gehalten hat, auf dem Konfliktmanagement-Kongress 2013 des niedersächsischen Justizministeriums. Da sieht man schon, dass die Sphäre der Justiz großes Interesse an diesem Thema hat. Und zwar dargestellt in einer sogenannten Reportage von einem Trainer für Konfliktmanagement vom DFLIC, von der DFLIC-Akademie Hamburg. Ich lese einfach mal den Anfang vor und werde dann einzelne Passagen vorlesen und versuchen, diese Charakteristika daran zu demonstrieren. Es fängt schon sehr passend mit einem grammatisch falschen Satz an. Obgleich es nicht meinem journalistischen Auftrag entspricht, zu bewerten, sondern einfach beobachtender Reporter zu sein, statt einfach beobachten, Reporter sein zu bewerten, möchte ich eingangs erwähnen, dass mich dieser Vortrag von Giesinge Spahn tief beeindruckt hat. Nicht, weil ich mir anmaße, das Gesagte inhaltlich zu bewerten. Dies zu tun überlasse ich gerne dem Auditorium des Vortrags und den Leserinnen dieses Artikels, sondern weil mich die Form des Vortrags begeistert hat. Diese Frau war kritisch, aber dabei stets wertschätzend und verständnisvoll, fast könnte man sagen, warmherzig für die Menschlichkeit und die Menschen, die anders denken und handeln. Sie gab mir implizit immer das Gefühl, dass ihre Meinung nicht apodiktisch, sondern verhandelbar ist und dass sie zum Diskurs bereit ist. Was diese Frau für mich nach ihrem Vortrag ausmacht, ist ihre Glaubwürdigkeit, ihre Ehrlichkeit, für ihre Sache einzutreten und die Offenheit und Reflektiertheit ihrer Selbstkundgebung. Ne, da kann man schon zwei wichtige Punkte daran erkennen, die durchaus verallgemeinerbar sind für das, was unter Mediation läuft. Einmal diesen eben nicht nur für den Berichtenden, sondern für alle Beteiligten verbindlichen Zwang zur Devotion, also den Zwang, Kritik, Widerspruch eigentlich immer schleimerisch zu formulieren, bloß nichts negativ zu formulieren oder zu beurteilen. Also an die Stelle des Urteils tritt dann immer die Meinung, die selbstverständlich vorläufig ist und das Urteil wäre anmaßend. Zum anderen aber auch das, was im letzten Satz gesagt wird, nämlich die Offenheit ihrer Selbstkundgebung oder auch Selbstbekundung wäre vielleicht besser. Das bezieht sich eben auf das, was ich am Anfang schon angedeutet habe, mit der Notwendigkeit der Präsenz der ganzen Person. Ich lese einfach mal das Folgende auch noch vor, das ist einfach... Dann schreibt er nämlich über Giesinge Spahn, um sie sozusagen als ganze Person präsent zu machen, ohne jeden Zusammenhang mit dem, was vorher da stand. Ihre Eltern versteckten in den letzten Kriegsjahren ein jüdisches Mädchen vor den Nazis. Nach dem Krieg setzte sich ihre Familie für die Aussöhnung mit Polen und Frankreich ein. Sie studierte Romanistik, Geschichte, Philosophie und Politikwissenschaft in Berlin und Freiburg im Breisgau. Sie erzählt von sich selbst, dass sie praktizierende Katholikin sei. So richtig glauben will man es nicht. Sie ist SPD-Mitglied seit 1972 und unter dem Eindruck von Willy Brandt. Auch körperlich regelrecht. 2004 und 2009 kandidierte sie für das Bundespräsidialamt. Und bla bla bla. Sie ist Trägerin des großen Dienstkreuzes der Bundesrepublik. Seit 2010 ist sie Präsidentin der Humboldt-Viadrina School of Governance. Und dann geht es weiter und damit wird eben diese, was er mit Selbstbekundung meint, besser, genauer beschrieben, indem er nämlich sagt, vor uns auf dem Podium beim Konfliktmanagement-Kongress im Landgericht Hannover, das kann man sich schon richtig vorstellen, steht heute Professor Dr. Dr. Giesinge Spahn. Sie steht nicht nur da und hält eine Rede. Giesinge Spahn gestikuliert mit Händen und beinahe hätte ich gesagt, mit Füßen. Ihr Vortrag ist lebendig, ihre Augen glänzen und strahlen Wärme aus und sie sind aufmerksam beim Publikum. Also das klingt eher wie irgendeine Kranke, bei der das Morphium nicht wirkt. Aber beschreibt, finde ich tatsächlich sehr gut, was mit diesem Selbstausdruck gemeint ist und was tatsächlich auch von der Sache her für diese ganzen neuen Formen von Konfliktmanagement entscheidend ist. Nämlich, dass an die Stelle des Gegenstandes der Aussage und dessen, was einzelne Individuen sagen, sozusagen ihr Selbstausdruck tritt. Also die Betroffenheit und Involviertheit der ganzen Person, wie sie sozusagen in der ganzen Körperlichkeit des Menschen anwesend ist. Daran sieht man, darauf komme ich am Ende nochmal kurz zurück, dass so oft hier auch von Reflexionsfähigkeit gesprochen wird, dass das Ganze eigentlich eine extreme Reflexionsfeindlichkeit transportiert und eine blinde Affirmation von so Dingen wie Gestik, Rhetorik und so weiter, die natürlich alle mindestens genauso vermittelt und verdinglicht sind wie das, was jemand sagt, die aber sozusagen als unmittelbarer Selbstausdruck hier fetischisiert werden. Das ist ja übrigens auch was man, finde ich, also nur ganz in Klammern gesagt, seit einigen Jahren tatsächlich, also massiv auch in anderen Feldern des Alltagslebens beobachten kann, dass die Leute immer mehr so mit den Händen reden, nicht? Oder sozusagen ihre gesamte Betroffenheit immer ausgespielt wird. Also man kann, glaube ich, zu einem x-beliebigen Sonntag irgendeinen Tatort anschalten und wird mindestens in den nächsten 10 Minuten Leuten begegnen, die sich verzweifelt und existenziell auf dem Grunde ihrer selbst irgendwie zurückgeworfen anschreien, weinend irgendwie anbrüllen. Oder die Kommissare schütteln sich gegenseitig und sagen, Mensch, du, komm zu dir. Also sozusagen dieser Körperexistenzialismus, der beherrscht so auch die ganze Medienkultur in Deutschland unglaublich stark, auch diese ganzen Nachmittagsformate und so. Also man soll bloß nicht sagen, dass irgendwie Traurigkeit oder Gefühle verdrängt werden im Spätkapitalismus. Es findet tatsächlich so eine Art Gefühlsmarathon permanent statt und die Individuen überbieten sich mit der Selbstausweisung der Authentizität dessen, was sie da sagen. Das sind dann auch die gleichen Leute, die in jedem dritten Satz keine Ahnung sagen und damit schon demonstrieren, dass es eigentlich gar nichts bringt, ihnen zuzuhören, sondern stattdessen viel wichtiger ist, zu schauen, wie sie das sagen, was sie da sagen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, denke ich. Ne? Das hat auch mit dieser Rechtsfeindlichkeit und mit der Verdrängung des Begriffs des Rechts durch Gerechtigkeit zu tun, nicht? Also mit dieser ganzen Emotionalisierung und Moralisierung des Rechts, die man in allen Bereichen der Gesellschaft zumindest hierzulande beobachten kann. Der Artikel geht noch weiter. Ich lese jetzt nur die Abschnitte vor, die ich symptomatisch finde. Es wird dann berichtet, dass Gesine Spahn schon ganz früh in ihrer Kindheit damit konfrontiert worden sei, dass Konflikte wichtig sind, weil sie sich mal über irgendein Segelboot gestritten hat oder so. Und dann wird gesagt, sie sei schon als Kind, habe sie schon immer versucht, Brücken zu bauen und vermitteln, zu argumentieren. Sie reflektiert, dass sie keine berufliche Mediatorin sei und die Konflikte in der Familie häufig dadurch schlichte, dass sie ein Liederbuch hervorhole und zu singen beginne. Es war keine wirklich rationale Konfliktklärung, aber da wir als Familie immer gerne sangen und auch mehrstimmig sangen, war das immer sehr effektiv. Also das ist auch bezeichnend, weil das, finde ich, prototypisch zeigt, dass das ganze Gesellschaftsmodell, das dieser Form von Konfliktmanagement zugrunde gelegt ist, sozusagen so eine modernisierte, nach dem Verfall ihrer realen gesellschaftlichen Form restituierte, synthetische Kleinfamilie oder auch Großfamilie ist, dass alle Beteiligten sich irgendwie als Angehöriger der gleichen Sippe verstehen müssen. Und wie Karl Kraus das ja schon gesagt hat, Familienbande hat einen Beigeschmack von Wahrheit. Also es geht hier wirklich um die, eben darum, sich selbst nicht als Rechtsperson oder als Individuum mit einer bestimmten Urteilsfähigkeit zu verstehen, sondern eigentlich als Teil einer ganz großen gesellschaftlichen Familie. Das geht dann unmittelbar weiter, indem er schreibt, es lässt sich aus ihrer Sicht, also von Gesine Spahn, nicht entsprechend dem marxistischen Vokabular von der Auflösung des Grundwiderspruchs die Konfliktlösung behandeln, sondern mit der Einsicht, mit diesen immer wiederkehrenden einzelnen Konflikten zu leben. Zitat, Balance zu halten und nicht zu denken, jetzt können wir das inhaltlich eben mal ein für alle Mal klären und jetzt leben wir ohne Konflikt weiter. Sie, Gesine Spahn, stellt sich und uns die Frage, wie man den Konflikt behandelt. Ob man ihn so behandelt, Zitat, dass man immer wieder neues Feuer schürt oder dass Menschen auch mit einer Hegung, mit einer Eindämmung und mit einer Austarierung der Interessen gut leben können. Das ist eigentlich eine ganz gute, sozusagen affirmativ, eine ganz gute Zusammenfassung dessen, was ich mit Permanentisierung oder Verewigung des Konflikts meine. Also, dass nicht nur der Konflikt als ein realer Widerspruch, also auch ein gesellschaftlich materiell bedingter Widerspruch der Objektiv, der Wirklichkeit wahrgenommen wird, also dass er nicht als Widerspruch wahrgenommen wird, das ist nur die Kehrseite davon, dass der Konflikt eben verewigt wird und dass den Leuten eingebläut wird, dass überhaupt auch nur die Vorstellung, der Konflikt könne einmal aufgehoben werden, illusorisch ist. Das ist hier recht gut zusammengefasst. So, und was das alles mit dem Begriff der Gewalt oder auch der Gewaltfreiheit zu tun hat und welche Rolle diese merkwürdige, ständige Bemühung, also Gewaltpotenziale aus der Kommunikation herauszuhalten, dabei spielt, das wird in diesem Bericht auch deutlich. Nämlich, dass es entsprechend dieser Permanentisierung des Konflikts eigentlich darum geht, die Gewalt, die hier sowieso nur als kommunikative und diskursive in den Blick kommt, und das ist für diese ganze Rede von gewaltfreier Kommunikation ja wichtig, ne? Also reale Gewalt wird da gar nicht mehr behandelt, sondern das wird ja an einer Stelle sogar auch ausdrücklich gesagt, kommunikative und psychologische Gewalt kann sogar oftmals viel schlimmer sein als physische Gewalt. Also das ganze Problem des tatsächlichen Umschlags von gesellschaftlichen Verhältnissen in reale Gewalt wird ausgeblendet. Gleichzeitig wird aber mit dieser Rede von der gewaltfreien Kommunikation, die ja irgendwie an sich schon was ziemlich Perverses hat, weil der Begriff der Freiheit sozusagen hier eigentlich nur im Sinne der Austilgung benutzt wird, ne? Also ein sehr deutscher Begriff von Freiheit irgendwie da so mitschwingt. Das bezeichnet eigentlich eine Verinnerlichung der Gewalt als permanent aufgeschobener Drohung in dem Kommunikationsprozess. Das wird in diesem Bericht über Ihren Vortrag auch deutlich. Da geht es relativ lang um die Gewalt und um sogenannte Machtpotenziale, die ein Problem sein, was man nicht versteht, was das heißen soll. Dann heißt es, Gesine Schwan erläutert, dass sie einigermaßen deswegen, sie spricht davon, dass die Kommunikation einigermaßen gewaltfrei sein müsse und sagt dann, dass sie einigermaßen deswegen sage, weil der Begriff der Gewalt aus ihrer Sicht ein schwieriger Begriff ist. Aus ihrer Sicht natürlich. Zitat, klar ist, wenn man jemanden auf den Kopf haut, dann ist das unerträglich. Was ja auch nicht stimmt, ne? Aber Gewalt ist auch dann vorhanden, wenn man jemanden indirekt so piesackt, dass es nicht äußerlich erkennbar ist. Das ist auch eine Form von Gewalt. Bei ihrer Suche nach einer Definition für Gewalt beruft sich Schwan auf Hannah Arendt und sagt, Gewalt steht, Zitat, Gewalt steht im Gegensatz zur Freiheit. Dort, wo keine freiwillige Zustimmung, also etwa unter Rechtsbedingungen stattfindet, dort herrscht Gewalt. Eine zirkuläre Definition, weil das Recht ja gerade gegen Gewalt steht, meint er. Wichtig ist, für Schwan in ihrer Definition, dass Gewalt auch psychische Gewalt sein kann, die sich unter Umständen noch weit schlimmer artikulieren kann als physische Gewalt. Gewalt ist also für sie auch davon abhängig, wie weit der Einzelne von seinem Freiheitsrecht sich zu äußern Gebrauch machen kann. Hier wird also gesagt, dass also sozusagen ex negativo formuliert in Anlehnung an dieses nur paraphrasierende Hannah Arendt Zitat, dass Gewaltfreiheit dort herrscht, wo kollektive, freiwillige Zustimmung zu diesem eben irgendwie gefundenen Konsens herrscht. Also Gewaltfreiheit wird im Grunde gleichgesetzt mit freiwilliger Zustimmung aller Beteiligten. Das kann man nun in dem Zusammenhang, wo das bei Arendt steht, also wo es um Wahlrecht und Parlamentarismus geht, irgendwie möglicherweise noch sagen. Bei Mediation geht es aber, wie wir ja schon gesehen haben, eben gerade darum, den Rechtsweg und den Weg über diese Institutionen zu vermeiden und in unmittelbaren persönlichen kommunikativen Auseinandersetzungen davon zu sprechen, dass psychische oder kommunikative Gewalt potenziell gefährlicher sei als physische. Und davon zu reden, dass freiwillige Zustimmung aller dann Gewaltfreiheit ist, bedeutet eben nichts anderes, als den Zwang zu verinnerlichen, als eine permanente Drohung sozusagen im Falle des absoluten Scheiterns aller sogenannten Mediationsbemühungen immer noch im Raum steht, sozusagen an die Wand zu malen und die Individuen sozusagen im Bann dieses permanent aufgeschobenen Gewaltdrohung zu lassen. Sie sagt dann im Weiteren sogar, dass es doch auch für dieses Konzept der Verinnerlichung und eigentlich ja der Zerstörung der Rechtssphäre und der Verinnerlichung des, was sie mal vertreten hat als Gerechtigkeit in die Individuen sehr wichtig, dass dieser Begriff der Gerechtigkeit und der Gewaltfreiheit eben nicht nur konsensual abzusegnen ist von den Beteiligten, sondern dass die Beteiligten das auch noch wollen und lieben müssen. Zitat in Anlehnung, da beruft sich auf Montesquieu, damit ist nicht nur gemeint, dass alle Beteiligten das Recht auf Gehör haben, sondern dass ein jedes Anliegen das gleiche Recht hat. Dass ein jedes Anliegen das gleiche Recht hat zu lieben und sich dem nicht nur zu unterwerfen, ist für manche eine ganz schöne Anstrengung. Es ist aber notwendig, auch gerade in einem Rechtsstaat. Und dann beruft sie sich abschließend auf dieses Bonmot von Bärbel Bohley, wollten Gerechtigkeit und bekamen den Rechtsstaat. Das fasst es eigentlich ganz gut zusammen, worum es hier geht. Also das scheint mir, anhand von diesem kleinen Text ganz gut, kann man ganz gut zeigen, wie sozusagen in der affirmativen Variante diese verschiedenen Punkte, die ich jetzt versucht habe aufzugreifen und zu kritisieren, auch ganz deutlich ausgesprochen werden. Also es geht um eigentlich die Kapitulation, also eigentlich wird die Kapitulation vor den Rechtsinstitutionen des bürgerlichen Staats schon vorausgesetzt und vorausgesetzt, dass alle Beteiligten an so einem Prozess der Konfliktlösung eben diese von ihnen selbst gewollte und von ihnen so bestimmte Rechtslosigkeit akzeptieren und an sich selber exekutieren in Form von so einem Gerechtigkeitskampf, der eigentlich nicht anders aussehen kann als ein permanent prolongierter Konflikt aller gegen alle, wo sowas wie eine Perspektive auf tatsächliche Versöhnung, auch wenn man den Begriff mal in eingeschränktem Maße nur verwenden will und gar nicht im Utopischen, gar nicht mehr vorkommt. Und das ist eben, denke ich, der Punkt, der es möglich macht, das als eine Form von eigentlich kollektiver Selbstmanipulation und eine Verfallsform von so Therapieformen, die ihrerseits schon, als es sie gab und als sie entstanden sind, nicht mehr viel mit der Psychoanalyse zu tun hatten, zu verstehen. Dazu möchte ich jetzt noch einige Punkte anbringen, die auch für, glaube ich, wichtig sind, um nochmal diesen Begriff des Widerspruchs oder des neutralisierten Widerspruchs zu klären. Für die traditionelle Psychoanalyse ist ja charakteristisch, damit beschäftigt sich Freud ja auch in einigen praktischen Texten sehr, sehr ausdrücklich, dass die im Grunde, würde ich sagen, fast zerfällt in eine Theorie, dass ja eine Anthropologie, aber auch eine Theorie des bürgerlichen Individuums und in eine therapeutische Praxis, die durchaus tendenziell von ihren Erkenntnisinteressen und von ihrer praktischen Absicht her auch miteinander in Konflikt stehen. Insofern die Theorie auf Selbstbewusstwerdung, auf Stärkung des Ichs zielt und die Praxis auf ja irgendwie auch immer so etwas wie, was dann eben in der amerikanischen Variante der Psychoanalyse sozusagen fetischisiert worden ist und fast nur noch eine Rolle spielt, auch sowas wie eine Herstellung tatsächlich von einer funktionstüchtigen Person, also von Individuen, die irgendwie, wie auch immer, in diesem allgemeinen relativ kläglichen Dasein, in dem sie sich nun mal befinden, funktionieren und halbwegs überleben können, ohne in allzu existenzbedrohliche Konflikte zu stürzen. Also es gibt einmal so eine Art Forderung nach Anpassung, das was dann eben in der amerikanischen Variante Adjustment genannt worden ist und in der kritischen Theorie auch kritisiert worden ist an dieser amerikanischen Verfallsform der Psychoanalyse. Und es gibt aber auch andererseits den Versuch eben in der psychoanalytischen Theorie tatsächlich einen Begriff von der notwendigen, auch gesellschaftlich bedingten Widersprüchlichkeit der Subjekte, mit denen man es da zu tun hat, und von dem Uneingelösten, was auch in allen Subjekten einfach schon durch den Antagonismus und die Widersprüchlichkeit der verschiedenen psychischen Instanzen, die die Psychoanalyse kennt, vorhanden ist, also sich davon einen Begriff zu machen. Und dieser theoretische Anspruch konfligiert natürlich zwangsläufig mit diesem Anspruch, die Menschen irgendwie lebenstüchtig zu halten. Wobei man auch umgekehrt diesen Anspruch des Adjustment und der Anpassung nicht nur abwerten sollte im Sinne von so einer Normalisierungs- oder Integrationstheorie, sondern eher, denke ich, so verstehen müsste, dass natürlich sowas wie eine, also auch im konkreten Fall, in dem man in Therapien mit Menschen zu tun hat, wie eine Herstellung erstmal der Überlebensfähigkeit, also die Leute dazu zu bringen, dass sie ihren Tag halbwegs strukturieren können, dass sie arbeiten können und dass all das irgendwie tun können, was sie leider notwendigerweise müssen in dieser Gesellschaft, dass das eigentlich ja auch irgendwie die Bedingung der Möglichkeit ist, dann in der Reflexion auf sich selbst, also in der Therapie, die dann nicht nur auf Anpassung zielt, irgendwie auch über sich hinaus zu gelangen. Also das scheint mir gerade eine Stärke der Psychoanalyse zu sein, dass diese beiden Stränge nebeneinander herlaufen und dass immer ein Bewusstsein existiert für die Konflikthaftigkeit und Unvereinbarkeit eigentlich dieser beiden Ansprüche innerhalb der bestehenden Gesellschaft. Und nur aus dem Bewusstsein für diese Konflikthaftigkeit kann man vielleicht sowas wie Selbsttranszendenz, wenn man das mal so nennen will, worauf ja psychoanalytische Erkenntnis eigentlich zielt, also dass sozusagen das bornierte Individuum, das bornierte Subjekt auch in der Erkenntnis seiner selbst über sich hinaus gelangt und auch seine sinnlichen und intellektuellen Fähigkeiten in der Weise entwickelt, die es dann auch möglicherweise, die dann dazu beitragen kann, zumindest dass dieser gesellschaftliche Zwang, der auf allen lastet, irgendwie zumindest in der Reflexion auf sich selbst auch mal gelockert werden kann. Also diese Perspektive scheint mir eben schon dann in diesen neueren Therapieformen wie Verhaltenstherapien, Gruppentherapien, Gesprächstherapien und so tendenziell eingezogen zu werden. In dem Moment aber, wo solche Techniken, wie das eben in den Berufen und in diesen Konfliktmanagement-Geschichten, die ich jetzt besprochen habe, passiert, auf das gesamte gesellschaftliche Leben transponiert werden, wo das also gar nicht mehr Teil einer Therapie ist, von der man dann nach Hause geht und zu der man sich ja dann auch wiederum in seinem Alltagsleben sozusagen distanziert verhalten kann, sondern in dem Moment, wo solche Techniken der Selbstnormalisierung, Selbstjustierung sozusagen den gesamten Alltag, Lebensalltag, und zwar Beruf und Privat- und Intimsphäre gleichermaßen durchdringen, wird eben das Bewusstsein für diesen Widerspruch immer stärker getilgt. Und deswegen ist es nur konsequent, dass in diesen ganzen Formen das immer nur um Gruppenkommunikation geht. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Unterschied zwischen dieser Form so der sozusagen freiwilligen Selbstmanipulation, die man in diesen Coaching-Seminaren und so weiter einübt, zu der traditionellen Therapie, die ja eigentlich den Zwiegespräch ist und die sozusagen ja zwischen zwei Personen stattfindet und in gewisser Weise auch der Privatsphäre angehört und von der nichts an die Öffentlichkeit dringen darf, dass es hier eigentlich immer um ein Verhandeln seiner selbst und der anderen im Namen von eigentlich öffentlichen, gesellschaftlichen, eben nicht mehr privaten Imperativen geht, sondern im Namen von allgemeinen gesellschaftlichen Zwängen, die man sich sozusagen als Private zueignet. Was da dabei völlig wegfällt und was, glaube ich, in gewisser Weise, also zumindest rudimentär oder sei es auch nur als Hoffnung, möglicherweise sogar die Bedingung für tatsächlich jetzt in einem guten Sinn Therapierbarkeit überhaupt ist, ist sowas wie die Fähigkeit zur Erinnerung, zur Passivität, zur Muße, zur Trauer auch, also auch zur Trauer um die eigenen, um die misslungenen, missglückten, irgendwie leidbehafteten, gescheiterten Aspekte des eigenen Lebens und derer anderer. Also all diese Dinge, die sozusagen eine Fähigkeit erstmal zur Selbstreflexion, tatsächlich zum ein passivisches Potenzial erstmal in den Individuen verlangen, fallen davon völlig weg, sondern auch wenn von Selbstreflexion gesprochen wird, ist das immer im Sinne einer Aktivität im Dienste der jeweils versammelten Gruppe begriffen, also aktivistisch, nicht reflexiv, schon gar nicht kontemplativ, jetzt im Sinne sozusagen, also nicht in irgendeinem spirituellen Sinne, sondern im Sinne eben des Innehaltens in der Selbstreflexion, die ja pragmatische Alltagszusammenhänge notwendigerweise unterbricht. Ohne diese Unterbrechung gibt es eigentlich keine Selbstreflexion. Damit komme ich jetzt zu diesem letzten Punkt, der vielleicht die Frage, die am Anfang gestellt wurde, jetzt auch nicht beantwortet, aber das nochmal ein bisschen zusammenfasst. Und auch nochmal eingehend vielleicht auf den Ankündigungstext, den ich geschrieben habe. Also Gesine Schwan beschreibt hier, ohne dass sie ausdrücklich sich auf Habermas bezieht, die wird hier die Aufgabe dieses Instituts, dem sie vorsteht und dessen Arbeit sie hier in diesem Konfliktmanagement-Seminar beschrieben hat, darin beschrieben, Zitat, Akteure in Verfahren auszubilden, die eine über weite Teile verzerrte politische Argumentation vor dem Hintergrund des inneren Filters von Politikerinnen mit der Frage, wie macht sich denn das, was ich sage oder tue, in den Medien und so weiter, wie eine solche verzerrte Argumentation wieder zu entzerren. Da wird also tatsächlich direkt die von Habermas stammende Phrase von der entzerrten oder verzerrten Kommunikation bemüht. Und das ist insofern folgerichtig, als die Art und Weise, wie Habermas etwa, wenn man sich mal das Freud-Kapitel in Erkenntnis und Interesse anschaut, in diesem Buch Erkenntnis und Interesse anschaut, selbst ein vollkommen, also wirklich schlecht rationalistisches Bild von der Psychoanalyse hat, die er tatsächlich herunterbricht eigentlich auf so eine Art von Kommunikationswissenschaft. Und das, was mit der Instanz des Es, mit dem Unbewussten, überhaupt in der ganzen Traumdeutung anvisiert wird, völlig unter den Tisch fallen lässt. Und genau das aber, diese Rede von der Entzerrung von Kommunikation oder Argumentation, bringt, denke ich, fast schon synonym irgendwie sehr gut zum Ausdruck, was eben in all diesen beruflichen Berufen, die ich jetzt vorgestellt habe, als gewaltfreie Kommunikation beschrieben wird, nämlich eben eigentlich eine Prozeduralisierung, also ein Hineinnehmen des Konflikts und des Streits und auch der Gewalt in den Kommunikationsprozess, in dem Sinne, dass die Gewalt sich gewissermaßen auflöst, in dem doppelten Sinn, dass sie einerseits als Problem scheinbar verschwindet, andererseits aber überall vorhanden ist. Das ist irgendwie so ein bisschen was Verwandtes, was Niklas Luhmann Legitimation durch Verfahren nennt. Also überhaupt, es liegt Niklas Luhmann, das vielleicht als kleiner Exkurs, in gewisser Hinsicht viel interessanter als Habermas, auch so, obwohl er genauso unlesbar ist oder fast noch schlimmer, weil der sozusagen diese autoritativen, gewaltförmigen Momente, die in dieser vermeintlich so liberalen und demokratischen, pro-demokratischen Kommunikationstheorie von Habermas eine Rolle spielen, die werden tatsächlich bei Luhmann ja ausgesprochen. Also das im Sinne von einer Ideologielehre oder von einer Ideologiekritik ist die Systemtheorie viel interessanter, weil die tatsächlich sowas wie eine in Begriffen artikulierte Großideologie ist, die man dann eben auch beim Wort nehmen und kritisieren kann. Und der eigentlich, finde ich, viel, also dieses gewaltförmige Moment überhaupt des Begriffs der Kommunikation selber, die ja schon bestimmte Formen von bestimmte Ambivalenzen, sowas wie das Stumme, was sich sozusagen neben der Rede artikuliert, in anderen Formen also gar nicht mitdenken kann. Also dieses ganze gewaltförmige Potenzial des Kommunikationsbegriffs wird eigentlich bei Luhmann mit so einer durchaus gutierbaren technokratischen Sachlichkeit ausformuliert, während bei Habermas das im Grunde weggezaubert wird und behauptet wird, das Problem existiert überhaupt gar nicht mehr. Und das scheint mir eben der Punkt zu sein. Gewaltfreie Kommunikation ist eine Kommunikation, wo die permanente Gewaltdrohung implizit immer mitgedacht wird, und zwar insofern tatsächlich demokratisch von allen Beteiligten, wo also auch entsprechend flache Hierarchien herrschen und so traditionelle Gestik, Rhetorik und so weiter, mit der in der hierarchischen Phase des Bürgertums, wenn man das mal so nennen möchte, noch bestimmte Gewaltverhältnisse sich auch veräußerlicht und gewissermaßen sich inszeniert haben. All das wird eingezogen und immanentisiert, aber die Gewalt bleibt als Drohung stumm erhalten. Und damit wird aber auch das Bewusstsein um Widersprüche getilgt. Und deswegen habe ich von Ideologiefreiheit gesprochen. Das war eigentlich erstmal ein Versuch, das Problem zu benennen, das man bei der Beschäftigung mit dieser entsprechenden Literatur auch hat, weil die tatsächlich so inkonsistent und vage ist, also angefangen schon damit, dass man nicht weiß, welcher Fachdisziplin man das eigentlich inzwischen noch zuordnen soll, was da gemacht wird, bis hin eben in so bestimmte Phänomene im Umgang mit Begriffen, dass also etwa eben als selbstverständlich von Selbstreflexion gesprochen wird, übrigens meistens geschrieben mit KT, das scheint mir fast ein untrügerisches Indiz dafür zu sein, dass die Person, die da so spricht, irgendwas falsch macht. Selbstreflexion tatsächlich nur noch als ein Reagieren auf die Kommunikationssituation und als ein Integrieren des Feedbacks sozusagen der anderen Kommunikationspartner begriffen wird, aber eben nicht als ein Überschreiten dieser Situation in der Reflexion. Diese ganze Pseudoterminologie, die Vorbegrifflichkeit, diese merkwürdige Verfilzung von so sektiererischen, so bestimmten Kommunikationsformen, die früher eigentlich so, früher in diesem Umfeld von diesem sogenannten neurolinguistischen Programmieren gab, also tatsächlich eher in Sektenkontexten, in die Alltagskommunikation, das alles macht es, denke ich, schwierig, da von Ideologie zu sprechen. Und ich habe den Begriff deshalb vor allem eingeführt, um nochmal daran zu erinnern, dass eben Ideologie, anders als so die Läppischkeit, in der der Begriff oft benutzt wird, tatsächlich ja erstmal was ist, woran man sich abarbeiten kann. Also Ideologien sind ja sozusagen kristallisierte Formen des Geistes irgendwie, die eigentlich artikuliert, auf falsche Weise artikulierte gesellschaftliche Widersprüche auch sind. Und man kann die an dem, was sie versprechen oder was sie vorgeben einzulösen, ja auch messen. Und weil es eben eine gewisse begriffliche und theoretische Konsistenz in Ideologien gibt. Und das gibt es eben in diesen Formen, die man tatsächlich, glaube ich, besser so mit diesem Begriff der Alltagsreligion beschreiben könnte, nicht mehr. Eben weil auch ja jeder auch nur eingeschränkte Rekurs auf den Wahrheitsbegriff oder auf Urteilsfähigkeit von vornherein als was betrachtet wird, was alle Beteiligten sich verbieten müssen und was alle Beteiligten unterdrücken müssen, bevor sie überhaupt Teil dieser Kommunikationsgemeinschaft werden. Ja, insofern ist das Ganze, denke ich, eine Erscheinungsform einer erodierenden, im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts ausgeprägten Institutionen erodierenden Gesellschaft und der Rückverwandlung dieser Gesellschaft in eben verschiedene Formen von Gemeinschaft, die aber natürlich nicht identisch sind mit dem, was Gemeinschaft möglicherweise früher hieß, sondern sozusagen auf dem Boden dieser Vergesellschaftung wachsen und entsprechend das ganze technokratische, bürokratische Vokabular von Konsens und eben Reflexion mit KT und so weiter macht das ja schon deutlich. Eigentlich die Sachlichkeit und Kälte, die man früher der Bürokratie und den Institutionen angelastet hat, und auch das fälschlicherweise schon, wird sozusagen zurückverlagert in die Individuen. Jeder wird sozusagen sein eigener Selbstverwaltungsautomat. Und wenn Leute, denen das sozusagen gelungen ist, dann gemeinschaftlich zusammenkommen, dann entsteht eben diese Wärme, die der Autor dieses Textes bei Gesine Schwan empfunden hat. Dankeschön. Ja, gibt es Fragen, Bemerkungen oder so? Ihr könnt einfach so sprechen, das ist ja, glaube ich, wird alles verständlich sein. Und da wollte ich kritisch anmerken, ob das denn wünschenswert ist, dass viele von diesen Autorität gefährden. der Richter dann in diesem Moment ist, in seiner Funktion der Auflegung. Naja, das ist ja die Frage, was das für eine Art von Autorität ist. Also es ist ja nicht so, dass bei diesem Mediationsverfahren beispielsweise, dass es da keine Autorität gibt, sondern die Autorität, die sozusagen diese Sachen, ist natürlich die Person, die dieses Verfahren irgendwie in die Wege leitet und die da sozusagen dann eben altparteilich dann diese Konfliktverhandlung vornimmt. Ne? Also das ist ja nicht autoritätslos und es scheint mir eher eben tatsächlich tendenziell so eine mit bestimmten Sektenstrukturen vergleichbare Bewegung zu sein, dass die Autorität viel stärker sozusagen in eine Gruppe hinein, als sozusagen der Erste einer Gruppe empfunden wird, als deren Bestandteil man sich selbst zu empfinden hat, um daran überhaupt teilzunehmen. Und dadurch wird ja sozusagen diese Emotionalität auch, diese Autorität auch emotional und affektiv viel stärker besetzt. Und das scheint mir doch erstmal sozusagen im Vergleich mit so einer abstrakten, irgendwie verrechtlichten Autorität, gegen die man auch Widerspruch einlegen kann und mit der man sich vor allem nicht persönlich herumschlagen muss, irgendwie ein Rückschritt zu sein. So. Also was nicht heißen soll, dass jetzt der Rechtsstaat prägt natürlich auch bestimmte Formen von Autorität aus, die auch seinem eigenen Anspruch der Unparteilichkeit nicht entsprechen und so, das ist ja richtig, aber das ist trotzdem eine bestimmte Art von Vermittlung durch bestimmte, also durch Instanzen, der Richter oder auch der Anwalt, das ist ja wichtig, ne? Auch der eigene Anwalt ist ja eine bestimmte Instanz, von dem kann man sich auch irgendwie trennen, mit dem ist man aber nicht persönlich verbunden in der Weise, wie man sich sozusagen als Teil der Gruppe in solchen Prozeduren verstehen muss, und das scheint mir tatsächlich ein Problem zu sein, also weil eigentlich so blinde Autorität dadurch eigentlich eher verstärkt wird als geschwächt. Ne? Also ich würde da nochmal darauf zurückgehen wollen, ich finde, wenn es da problematisch wird, wo dann diese Outsourcing-Sache, weil Sie davon gesprochen haben, vor allem auch so Fähigkeiten und Arbeitsfähigkeiten. Ich finde, das ist schon nochmal ein qualitativer Unterschied, wie ich das dann dort beurteilen würde, dass halt diese Mentoring-Instanzen da dann wichtiger geworden sind, weil ich finde dann halt gerade in so einem privaten Rahmen wie der Ehe, dass ich da dann erstmal sachlich schon nachvollziehbarer finde, dass da auch dann noch versucht wird, also andere Wege auseinander zu finden, dass wenn dann zwischen den, sagen wir mal, Ehepartnern, da es halt scheitert wegen der emotionalen Involviertheit oder dass die halt dann nicht weiterkommen, da dann nicht halt gleich als nächste Stufe dann aufs Gericht zu gehen und das zu klären. Ich bin noch eher ein als alternativen zwischen Lohnabhängigen Arbeitgeber. Was ich dann interessant finde, ist, dass halt dann durch diese immer wichtiger werden, diese Mentoring-Sachen. Dass da auch suggeriert wird, okay, der Staat als derjenige, der den Kompromiss zwischen diesen beiden Parteien erstellt, ist eigentlich überflüssig, weil es eigentlich so auch gar keinen Konflikt mehr gibt, der halt rechtlich ausgetragen werden muss. Und dann, der kann halt eben mit einem guten Gespräch, das halt dann einfach von diesem Mentoring gemacht wird, dann ersetzt werden. Und eine zweite Sache, die ich mich da frage, ist, was diese geschichtliche, oder die Geschichte dieser ganzen Kommunikationstools anbelangt, weil es teilweise heißt es, dass die das so aus diesen 60er Jahre Selbsthilfegruppen, Selbsttherapie, die Linke so entstanden sind, aber dann habe ich auch gelesen, dass eigentlich so das erste Experimentierfeld dann schon in den 50er Jahren dann schon dann Unternehmen, also in Ländern, wo dann halt die Sozialpartnerschaften so groß geschrieben oder so wichtig geworden ist, dass halt dort die ersten Experimente stattfinden oder dass sich auch schon dort mehr durchgesetzt hat. Und wo ich mir dann frage, okay, ja, und dann ist, wie hat das dann diese Linke dann, ist das dann da so da rein und dann wieder da raus in einer veränderten Form und hast du jetzt verallgemeinert oder gibt es da irgendwelche Versuche, das nachzuvollziehen, wie diese Geschichte dieser ganzen Kommunikationstechniken? Naja, also vielleicht zum zweiten Punkt erstmal, also jetzt eine Studie, die das sozusagen auf dem aktuellen Stand kritisch untersuchen würde, kenne ich eigentlich nicht. Es gibt natürlich, also das Ganze hat natürlich so jetzt besonders im deutschen Rahmen so eine Vorgeschichte tatsächlich in dieser spezifisch deutschen Vorstellung von Sozialpartnerschaft oder auch von also was Krakauer in die Angestellten etwa sehr gut beschreibt, so bestimmte Formen von auf freien Unternehmen, um die Angestellten auch emotional an sich zu binden, Freizeitangebote und das sind ja alles so frühe Formen so der Emotionalisierung von solchen Beziehungen, auch so im Sinne des Unternehmenszwecks. So. Und das ist sicherlich, das gehört zur Vorgeschichte dazu. Und gerade diese Tendenz ist dann, denke ich, auch vor allem dann in den Vereinigten Staaten so und darüber aber auch verallgemeinert tatsächlich seit den 50er Jahren, das hat es immer gegeben, ne, dass man versucht hat, solche, ja, also sozusagen eigentlich den Klassenkonflikt oder wie man das eben nennen möchte, den Arbeitskampf eigentlich vorzuentscheiden oder zu neutralisieren durch solche Formen des Kooperationismus oder der Freizeitgestaltung für die eigenen Angestellten und so. Das ist sicherlich ein Punkt. So. Aber jetzt im engeren Sinn, so für diese, bei diesen Geschichten geht es ja tatsächlich eher um Freizeit und Konsum und so. Ne? Also das ist tatsächlich, glaube ich, eine Erscheinungsform einer Gesellschaft, die tatsächlich zumindest noch für große Teile ihrer Insassen sowas wie Freizeit kannte. So, ne? Und bei dem, was ich beschrieben habe, geht es ja viel stärker um Kommunikation und Verhaltenstechnologie. Und das sind so Sachen, die jetzt zum Beispiel da bei dem Krakauer so manchmal auch anklingen, aber nicht so im Mittelpunkt stehen. Also diese Rückwendung auf die Manipulation des eigenen Kommunikationsverhaltens auch und so. Und das scheint mir doch tatsächlich was zu sein, was stark eher so aus so sektiererischen und linken, wenn man das noch so nennen kann, Kontexten kommt. Ne, so. Und tatsächlich eigentlich seit den 60er, 70er Jahren sehr stark geworden ist. Das ist aber auch kein Widerspruch. Die Linke ist ja eigentlich so auch so im Großen und Ganzen eine Einzelansammlung von so Start-up-Unternehmen und so. Ne? Das ist ja die Linke. Das widerspricht sich ja überhaupt nicht. Also das kommt ja alles von da, diese ganzen NGOs und diese ganzen Gruppen, die es da gibt, wenn man sich mal so die Karrieren von irgendwelchen Taz-Redakteuren oder so anguckt, das sieht man das. Das ist gar kein Widerspruch, ne? Sondern die beerben sozusagen so in Zeiten der Flexibilisierung, wie man das dann immer nennt, irgendwie halt diese älteren Formen der Versuch der Scheinversöhnung, so das Klassenkonflikt. Also das ist der eine Punkt. Bei dem anderen Punkt zu dem, da bin ich nicht so sicher mit der Ehe oder so. Also ganz pragmatisch gesehen entlasten natürlich diese Mediatoren die Gerichte sehr stark. Also das ist, glaube ich, auch einfach praktisch der Grund, warum da auch staatlicherseits ein großes Interesse an sowas besteht. Bloß die Entlastung ist ja nur deshalb notwendig, weil tatsächlich die Gerichte über nicht nur Ehe, sondern auch so Nachbarschaftsstreitigkeiten und so jahrzehntelang überschwemmt werden mit solchen Konflikten, die tatsächlich in gewisser Weise vielleicht oft gar nicht justiziabel sind oder die man auch anders aushandeln könnte. Ne? Und das ist ja schon eine Reaktion darauf, dass Gerichte damit überlastet werden, dass die jetzt das sozusagen delegieren an solche Institutionen, kann man ja gar nicht sagen, also solche Instanzen, dass das jetzt so bei Beziehungsstreitigkeiten prinzipiell weniger problematisch ist, würde ich aber ehrlich gesagt nicht sagen. Also es gibt tatsächlich ja gerade Ehekonflikte, wo man mit gutem Grund einen Teil mindestens einer der betroffenen Teile irgendwie darauf, wo der den anderen nicht mehr sehen will oder so, und wo man sich tatsächlich höchstens vor Gericht begegnen will. So. Also darauf hat man ja auch ein Recht, so. Also das, dass man ab einem gewissen Punkt der Konfliktaustragung dann das eben so macht und nicht immer persönlich. So, und dieses Mentoring, diese Mediation ist eben eine Rückverlagerung, eine Repersonalisierung solcher Konflikte in einer Phase, wo möglicherweise das gar nicht mehr so möglich ist. So, und also wenn man, und das wiederum ist ja eine Reaktion eben darauf, dass die Gerichte mit diesen privaten Streitigkeiten überschwemmt werden. Also es gibt ja auch seitens der Bevölkerung, das scheint mir wichtig zu sein, ein immenses Bedürfnis sozusagen nach Institutionalisierung und sozusagen scheinbar objektiver Klärung von irgendwelchen privaten Konflikten. So. Und damit wird der Staat sozusagen überschwemmt mit solchen Bedürfnissen, solchen Partikularbedürfnissen, die er eigentlich gar nicht angemessen, wo er gar nicht immer angemessen reagieren kann. Und darauf das wird dann reagiert durch so eine Repersonalisierung von diesen Konflikten, was dann aber meiner Ansicht nach eher dazu führt, dass sich das erst recht multipliziert. So, ne? Also das sollte man, das ist glaube ich wichtig, das reagiert ja auf ein wirkliches Bedürfnis auch. Also erstens, dass die Leute offenbar tendenziell von der Subjektkonstitution ja immer weniger fähig sind, solche Konflikte zu klären, so, also weil einfach bestimmte Sozialkompetenzen, das steckt ja hinter diesem ganzen Programm, die man vielleicht früher so vorausgesetzt hat, immer mehr Normalbürgern erst so antrainiert werden müssen, so. So, und auf der anderen Seite gibt es aber auch ein Bedürfnis danach, sich permanent auf allen Ebenen immer mit allen, mit denen man zu tun hat, zerzanken und wieder zu einigen. Und also es gibt ja so auf der Seite der Subjekte auch ein Bedürfnis, was das verstärkt. Ne? Also und also gelöst wird das jedenfalls, denke ich, durch diese Mediationssachen nicht. Und ich finde schon, dass jetzt prinzipiell sowas wie so ein, also das ist oft genug zumindest bei Ehestreitigkeiten oder so gute Gründe gibt, das vor Gericht auszutragen. Da, ja. Ja, ich würde trotzdem kurz in die gleiche Richtung fragen wollen, ob es nicht doch mal ein kritisches Moment hatte, innerhalb des ganzen Moment. Also jetzt so wie du gesagt hast, nicht waren, also ich überhaupt nicht, das ist halt pervertiert. Aber da würde es mich auch schon tatsächlich sehr interessieren, die Geschichte nochmal nachzuvollziehen und dann irgendwie. Also ich glaube, einfach zu sagen, ja, die Linke war einfach ein Haufen von Selbstmanagement, Start-ups oder so, und dann gab es nicht so weiter. Obwohl ich das schon, ich verstehe schon, was du sagen willst, aber ich glaube, da müsste man schon halt irgendwie konzentrierter nochmal gucken, inwieweit vielleicht solche Programme im Beginn, in der Linken sogar auf blinde Flecken des Rechtsstaats versucht haben zu reagieren. Also gerade, ich weiß nicht, vielleicht gerade in feministischer Bewegung, wo ich mir vorstellen kann, dass solche Mentoring-Programme erstmals auch überhaupt Konflikte besprechbar und zur Sprache bringen, innerfamiliär, also da würde ich schon auch recht geben, die davor überhaupt, also Gewalt von Männern gegen Frauen oder so, das wurde ja gerichtlich nicht ausgehandelt oder so. Streit zwischen Töchtern und Vätern oder was weiß ich, also, und dass da die Hemmschwelle irgendwie niedriger geworden ist und auch Sachen eben und Leute Konflikte verhandeln können, die vom wirklichen Recht nicht entweder nicht traut wurden oder nicht mal oder halt reinfallen würden, das hat vielleicht schon auch was Gutes für mich. Und auch diesen Selbstermächtigungsaspekt, also finde ich auch nicht so ganz, finde ich auch nicht schlecht. Also ich finde Selbsthilfegruppe auch nicht per se schlecht. Ich glaube, schlecht wird es an dem Punkt, wenn, so wie du gesagt hast, bei der Psychoanalyse der Aspekt wegfällt, dass man sich der eigenen Widersprüchlichkeit nicht mehr bewusst ist. Ja, also ich finde halt, ich glaube, das ist historisch aber auch ein bisschen anders gelaufen. Also die natürlich sowas wie Gewalt in der Ehe oder so, es gibt natürlich bestimmte Dinge, die erst ganz spät überhaupt zu Rechtstatbeständen geworden sind. So, bloß da finde ich es halt eigentlich die bessere Bewegung, dafür zu sorgen, dass solche Dinge immer stärker rechtlich als ein Tatbestand anerkannt werden und dass durchgesetzt wird, dass sowas auch justiziabel ist und nicht mit irgendwelchen Vorbehalten behandelt wird oder so, die es immer noch gibt in diesen Fällen, als jetzt zu sagen, wir klären das unter uns. Also einfach, das habe ich jetzt gerade selbst gedacht, der Satz klingt schon immer tendenziell so ein bisschen nach Mafia, ne? So, und ich finde auch, dass dieser Imperativ der Selbstermächtigung, also ich bin immer ein bisschen skeptisch bei so, das wird immer schnell gesagt, dass das am Anfang möglicherweise irgendwie besser war oder so, aber also es hat von Anfang an diesen Aspekt gehabt und es hat auf jeden Fall sehr früh diese Tendenz angenommen, dass da auch ja nicht in diesen privaten oder halbprivaten Kreisen, wo sowas ausgehandelt wurde, Kriterien geschaffen wurden, die möglicherweise sozusagen trennschärfer und vernünftiger sind als juristische, sondern im Gegenteil, dass eigentlich sozusagen Selbstermächtigung einfach nur Legitimation von Voluntarismus heißt. Und das spiegelt sich ja inzwischen auch schon im Recht wider. Also ich will jetzt kein Riesenfass da aufmachen, aber man müsste sich zum Beispiel mal mit diesem Stalking-Begriff in dem Zusammenhang beschäftigen, was da alles abgehandelt wird. Das ist, finde ich, eine ganz typische Geschichte, wo alle möglichen Dinge, sicherlich teilweise auch, werden damit justiziable Dinge angesprochen, die man aber möglicherweise auch unter anderen Begriffen fassen könnte. Tatsächlich ist das aber so ein komischer Sondertatbestand mittlerweile, wo tatsächlich sozusagen subjektives Gefühl ein subjektives Gefühl des Belästigtwerdens oder so versucht wird zu objektivieren. Das ist auch sowas, wo die Gerichte mit überschwemmt werden und das ist ein besonderes Feld, wo was besonders problematisch ist, weil das ja juristisch häufig auch mit so Kontaktsperren und so zusammenhängt. Das lässt sich dann natürlich mit diesem Mediationsding gar nicht so richtig regeln. Aber das ist ein Symptom für so diese Subjektivierung des Rechts auch, also dass alle möglichen Gefühlszustände sozusagen zum Rechtstatbestand erklärt werden sollen. Und das ist ja eigentlich schon ein Symptom für einen Zerfall des Rechts auch. So. Und ich fände es immer wichtiger, dafür zu sorgen, dass sozusagen innerhalb des Rechtssystems Sorge getragen wird, dass solche Dinge angemessen auch abgeurteilt werden können, als jetzt für all diese Dinge, weil der Staat das nicht macht, zu sagen, wir machen das so. Also diese Tendenz sehe ich halt viel stärker als jetzt das, was möglicherweise daran auch mal vielleicht dann gut sein kann. Also auch Selbsthilfe und so. Also es ging ja auch gerade darum, dass das Sachen sind, die sich verallgemeinert haben. Ne? Also üblichen Selbsthilfegruppen oder das, was man ursprünglich darunter verstanden hat, gibt es ja gar nicht mehr. Das war ja tatsächlich eher eine Form von Therapie, die man nach so nennen könnte. Ne? Also einfach so diese Grenze zwischen der Privatsphäre und der Öffentlichkeit ist in dem Maße verschwunden auch schon, dass sozusagen diese Formen sich auch diese Formen einsickern eigentlich in alle Bereiche des Alltagslebens. Ne? Aber mir scheint eben schon, dass das irgendwie dadurch auch zu sich selbst kommt. Also ich. Ich sehe da jedenfalls jetzt keine Beispiele, wo das gelingen, in einer Weise gelungen wäre, dass man das exemplarisch mal vorführen könnte oder so. Also mir geht es nochmal um diese Sache mit der Ideologie, die du gesagt hast. Ich kenne halt diese klassische Definition von Ideologie als notwendig falsches Bewusstsein. Das heißt also, dass du sozusagen die Gesellschaft, in der du lebst, das Objekt sozusagen, naja, dass es dich dazu zwingt, die ganze Sache verfälscht wahrzunehmen. Und ich habe immer das Gefühl, dass alles, was du gesagt hast, das passt also wunderbar eigentlich unter den Begriff Ideologie, selbst wenn man das sozusagen als wütender Meinung auffasst, weil genau das ist ja die adäquate Form falschen Bewusstseins, die sozusagen dieser zerfallenden Gesellschaft angemessen ist. Und ich weiß nicht, ob das, also es ist, ja, mir kommt das so vor, als ob es gar nicht unbedingt der Bestimmungsgrund von Ideologie ist, dass es eine Konsistenz gibt und dass man sich überhaupt an irgendwas messen kann. Dass die sozusagen auch als so eine Art ungeglaubter Glaube eben einfach funktioniert und man ist halt total flexibel und es wird halt eben immer Ja, also das hat sicherlich ideologische Momente oder so, aber also mir ging es ja jetzt auch gar nicht darum zu sagen, das ist jetzt sozusagen nachideologisches Zeitalter oder so, sondern eher, dass der Begriff da, denke ich, schon so an seine Grenzen stößt. Also vor allem, weil es ja immerhin notwendig falsches Bewusstsein heißt und man bei dem, was ich da vorgestellt habe, schon teilweise bezweifeln kann, ob man das noch Bewusstsein nennen kann. Also das scheint mir eher, das finde ich bei diesem Reflexionsbegriff ganz entscheidend. Das kommt auch immer so in diesen, teilweise in diesen so, eben in diesem Critical Whiteness und antisexistischen Kontexten und so, aber auch in diesem Umfeld inflationiert ja dieser Begriff der Selbstreflexion und das wird sozusagen gerade zu so einem Imperativ. Also man muss permanent seine eigene Sprechort, seine eigene Position reflektieren und so. Und das wird damit aber eigentlich zum Gegenteil seiner selbst. Und Reflexion setzt ja einen Moment von erstmal was Ungedecktes voraus. Also das, also auch irgendwas im Subjekt, was nicht aufgeht in dem vergesellschafteten Subjekt und die Fähigkeit im Subjekt auch gleichzeitig sich dessen bewusst zu werden. So. Und wie da der Begriff der Selbstreflexion benutzt wird, das ist tatsächlich eigentlich nur eine permanente, also was da eigentlich formuliert wird, ist eigentlich der Zwang, sich permanent für alles, was man tut, irgendwie zu legitimieren, im Vorhinein zu rechtfertigen, einzuschränken, also zu relativieren, dass das, was man sagt, natürlich keinen Absolutheitsanspruch hat. Also das ist eigentlich sozusagen das verkehrt den Begriff der Reflexion und sein Gegenteil. So. Und das finde ich eben schon, ne? Ich denke schon, dass jetzt sowas wie die bürgerliche Ideologie, da gibt es ja kanonische, auch philosophische Texte, die man da heranziehen kann, um das zu erläutern, was das ist. Und das hängt schon sehr stark. Natürlich ist die Ideologie sich nicht ihrer selbst bewusst, aber es kristallisiert sich schon in Begriffen und setzt sozusagen eine gewisse Art von auch von begrifflicher und gedanklicher Konsistenz setzt das ja schon voraus. Also es muss ja zumindest so getan werden, dass man irgendwas begründet. Also auch sowas wie der Positivismus ist zum Beispiel, würde ich sagen, eine typische Ideologie noch. So, da gibt es ja so Versuche der Argumentation, Scheinbegründung und also sozusagen so einen gewissen argumentativen Rahmen, innerhalb dessen man auch schon was kritisieren kann. So. Und das sehe ich halt da nicht so richtig. Also es fällt mir zumindest schwer, da sozusagen einen Angriffspunkt zu finden, an dem man das Ganze immanent irgendwie umstülpen könnte oder so. Das ist ja auch scheinbar, ist ja auch irgendwie überflüssig. Also sollte man eigentlich meinen, weil das so lächerlich ist. Also das scheint mir schon, also ich finde diesen Unterschied wichtiger als jetzt bestimmte Formen von Ideologie, die da vielleicht noch fortleben. Also. Ja? Ja, ich habe noch eine Frage. Und zwar hast du auch über psychische Gewalt gesprochen, was ein bisschen in Abrede gestellt, also ob das sowas vielleicht gibt, so habe ich es verstanden, oder so ein bisschen schwach gemacht, das könnte man sagen, und ja, ich dachte aber eigentlich, also das ist doch eigentlich gerade eben in dem Begriff der psychischen Gewalt ja schon, also jetzt ist nicht was meine ganze Frage, das ist eigentlich alles nicht auf diese Mediation, sondern eher auf die Frage der Sprache, verweist ja eigentlich schon auf ein, denke ich, ein reales Problem, also dass natürlich irgendwie Sprache und auch andere nichtsprachliche Formen des Umgangs miteinander also verletzen können, bis hin dazu, dass sie eben Leute ja, zerstören können. Eigentlich, das ist ja eigentlich gerade eine Erfahrung, die jetzt auch gemacht wurde, gerade im Umfeld dieser Psychosekten oder so, die sich die ganze Zeit mit Management entwickelt haben. Also die wissen ja, wovon sie reden, sozusagen. Aber das ist ja quasi jetzt nicht zu lösen durch so etwas wie eine Verrechtlichung, so wirklich. Dass eben bestimmte, also dass die Umgangsformen der Menschen einfach sozusagen destruktiv sind oder auch oft eben geprägt sind von Gewalt, also dass die Sprache vielleicht nicht selbst identisch ist mit physischer Gewalt, aber dass natürlich der ganze Umgang miteinander darauf verweist, dass es eine Gesellschaft eben ist, die auf Gewalt beruht. Und also welche Formen sozusagen von Kommunikation oder Sprache, also wo müsste man eigentlich vielleicht entwickeln, sozusagen, die damit also auch einen Umgang finden. Oder ist es zu sozusagen so, dass man ja, dass die Disziplin sozusagen Gewalt erkennt. Naja, also zu dem ersten Punkt, also das würde ich natürlich in gewisser Weise, dem würde ich zustimmen, das habe ich auch versucht zu zeigen am Ende, dass eigentlich tatsächlich in gewisser Weise sozusagen die Gewalt als Drohung und gerade in diesen Kommunikationsprozessen, die sich gewaltfrei nennen, irgendwie ständig präsent ist. Also dass natürlich das ein gewaltförmiges Moment hat, würde ich sagen. So, aber ich finde halt den Begriff der psychischen Gewalt ähnlich wie diesen noch beliebteren der strukturellen Gewalt irgendwie insgesamt problematisch, weil da auch, also weil einfach so bestimmte Vermittlungsformen, die eigentlich unmittelbare Gewalt verhindern, auch immer sehr schnell darunter so subsumiert werden. So, ne? Und also ich kann es auch als psychische Gewalt bestimmen, dass ich in einem Gespräch erstmal jemandem zuhören muss und dann mir überlege, wie ich antworte oder so. Das sind ja alles sozusagen gewisse zivilisatorisch oder wie auch immer gesellschaftlich vermittelte Zwänge, also einfach, dass von psychischer Gewalt die Rede ist, bindet ja den Begriff der Gewalt sehr stark an die Art und Weise, wie es empfunden wird, und das finde ich zumindest problematisch. Also ich will nicht leugnen, dass es gewaltförmige Formen von Kommunikation gibt und dass man auch beurteilen kann, was gewaltförmiger ist als was anderes, aber also gerade in diesem Kontext so der Mediation, der eben selbst sozusagen ja von dieser Rechtssphäre abgegrenzt ist, dann diesen Begriff einzuführen als ein Problem, das eigentlich der physischen Gewalt mindestens gleichgeordnet wird, finde ich problematisch, weil das nur eine Legitimation dazu ist, im Grunde genommen alle möglichen Formen von Kommunikation, von denen sich jetzt einzelne Beteiligte möglicherweise angegriffen fühlen, zu ahnden. Und das finde ich nicht richtig. Bloß weil ich mich von einer bestimmten Art zu kommunizieren angegriffen fühle, bin ich kein Gewaltopfer. Also das ist abstrus. Ne? Also da gibt es einfach sehr viele Nuancen, die sich nicht so ohne weiteres objektivieren lassen würden, immer sehr stark situationsbedingt sind. Und ich finde halt diese, ja, wenn man von Gewalt spricht, ist immer die Drohung, zumindest die Drohung unmittelbarer Gewalt gemeint. Wenn die nicht vorhanden ist, kann man nicht in der gleichen Weise von Gewalt sprechen wie von physischer. Also das finde ich einfach ein Problem eher. Hm? Noch irgendwas? Ja, noch eine. Ja, ich habe noch eine Frage. Also vielleicht du grenzt teilweise so ab zu, wie du sagst, dass diese ganze Mediation, diese Branche sozusagen jetzt entsteht, als eine Reaktion darauf, dass Leute ja gewisse Fähigkeiten vielleicht verlieren, die sie früher sozusagen als ein normales Setting oder Setting sozusagen mitgemacht haben an charakterlicher Ausstattung oder so, sag ich mal. Und also, dass sozusagen zum Beispiel so, was du vorhin gesagt hast, ja, früher war es vielleicht normal, dass sie halt mal einander zugehört haben und sich ausreden lassen oder so, oder es war anscheinend früher noch nicht so, wo man jemanden, also quasi erwachsene Leute so beibringen musste oder so. Aber, also, ja, das ist eigentlich so spannend. Also ich weiß nicht quasi, wenn du das auch hast, aber zum Beispiel, also mein Großvater zum Beispiel, der hat einfach immer so ganz apolitisch gesagt, was eben, also wie die Wirklichkeit beschaffen ist. Und wenn er jetzt gesagt hätte, die Tafel wird jetzt gelb, dann hätte jetzt dann niemand widersprechen können. Also weil, also dann hätte er dann zum zweiten Mal eben wäre er laut geworden, gesagt, sei still so ungefähr. Und also sozusagen, da ist es ja eine Form eben der. Also das beruht natürlich auch in bestimmten Formen von Familie und bestimmten Bereichen innerhalb der Familie, also in der Ehe oder auch mit den Kindern, da einfach, wenn der Mann dann etwas sagt, dass der Familienvater da einfach kein Widerspruch möglich ist, auch in trivialen Sachen. Und also da würde ich eben sagen, dass dieses ganze Bedürfnis über Kommunikation zu reden und vielleicht auch darauf verweist, dass halt das erodiert, dass es eben so selbstverständlich ist, ja, wer eben bestimmt, was gemacht wird, was zu tun ist und was nicht, dass es eben nicht, nicht darauf erweitert, dass Leute einander nicht mehr zuhören, sondern dass vielleicht gerade sozusagen so ein Fehlen und Ziehen oder so in der Kommunikation, dass man sozusagen gar nicht geregelt und dass das vielleicht auch überhaupt nicht teilweise oder so. Aber zumindest kann ich das eben jetzt aus meinen näheren Erfahrungen eher so sagen, dass also dieses einander zuhören überhaupt nicht ist, was verloren wurde, sondern was eigentlich erst gelernt werden muss. Naja, ich habe ja, wir müssen glaube ich jetzt Schluss machen, aber ich habe ja schon gesagt, dass ein wichtiges Moment mir zu sein scheint, dass man sich sozusagen tendenziell diesen Denkformen nach in jeder Gruppe, in der man sich bewegt, als Familie begreifen muss. Also das ist natürlich ein Resultat der Erosion der traditionellen Familie. So, insofern gibt es sozusagen diese fixe Autorität, die man verinnerlicht hat, nicht mehr so. Aber es gibt natürlich umso stärker offensichtlich eine diffuse Autorität, die von wechselnden Personen angenommen werden kann, aber die irgendwie immer vorausgesetzt wird, sonst gäbe es ja auch nicht die Notwendigkeit dieses Mediators. Das ist ja die Absurdität dieser ganzen Geschichte. Was da gemacht wird, sollte ja eigentlich was sein, was Leute untereinander machen können. So. Aber es wird sozusagen als Beruf, als Dienstleistung von jemandem angeboten, der es organisiert. Wer ist dann natürlich die Autorität? Also mir scheint eher, dass sozusagen die hierarchische Fixierung der Autorität in der Familie und so, dass das alles natürlich stark erodiert, aber dass umso stärker dieses Autoritätsbedürfnis eigentlich zu so einem normalisierenden, wahren Bedürfnis wird, was aber umso mehr sich an ständig irgendwie jemanden sucht, an den es sich heften kann. So, ne? So, also das ist, denke ich, der Punkt dabei. Ne? Also, ja, ich würde auch sagen, dass diese Form von Mediation, also da auch diese neuen Einzelgliedern in bestehende funktionale Abläufe und so. Mhm. Aber trotzdem ist es ja dann halt eigentlich eher sozusagen so Formwechsel der Gesellschaft, sozusagen über die autoritären Kommunikation eher sozusagen so eine Art. Da gab es mal ganz ziemlich gut ausgeglichen, das kommunikative Miteinander, wo man einander zugeschaltet ist, wo man lernt, wie das mit der Sprache und so. Also, das scheint mir einfach nicht so die. Naja, das habe ich jetzt, kann man jetzt nicht ausdiskutieren, aber da wäre ich glaube das schon, also gerade an den Universitäten, dieser Kompetenzbegriff, nicht, also in der Germanistik gibt es am Anfang jetzt ja auch Seminare zur Lesekompetenz und also das ist einfach, und das scheint, und das stimmt, also das kann ich bestätigen, das reagiert darauf, dass die Leute tatsächlich, man hat da mit Leuten zu tun, die einfach nicht keine Texte lesen können. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen oberlehrerhaft oder dass da so ein Verfall beklagt wird, aber man muss das halt auch mal schon sagen, wenn es wirklich solche Erscheinungsformen gibt. Also es gibt tatsächlich in gewisser Weise auch besteht schon eine Notwendigkeit, den Leuten bestimmte Dinge beizubringen, die man vorher voraussetzen konnte. Und damit bringt man sie ihnen aber auch nicht bei, denn wer irgendwie ein Lesekompetenzseminar erfolgreich absolviert, der kann wahrscheinlich sogar noch schlechter lesen als vorher. Ne? Also das ist ja eine Art von Hirnwäsche. So. Also und das ist, aber das reagiert tatsächlich auf eine Veränderung in der Subjektkonstitution. Damit will ich jetzt nicht sagen, die werden alle immer dümmer oder so, sondern das hat damit zu tun, dass der Zugriff auf die Subjekte auch immer früher in diesem Maße schon stattfindet. Also so Mutterbauchpädagogik und was weiß ich, was es da alles schon gibt mittlerweile. Also das ist ja tatsächlich, das fängt viel früher an. So, ne? Und das scheint mir irgendwie eine Folge davon zu sein. Also man müsste sich, glaube ich, wirklich schon damit beschäftigen, wie eigentlich die Individuen, mit denen man da zu tun hat, konstituiert sind und ob die noch... Das ist ja auch ein objektiver Grund für den Verfall der Psychoanalyse, dass man sozusagen mit diesem Begriff des Ich, das sich so an diesem bürgerlichen Subjekt gebildet hat, nicht mehr so arbeiten kann. Dass die materielle Grundlage dafür verfällt sozusagen tendenziell. Das müsste ja auch nicht schlecht sein. Das wäre in gewisser Weise wünschenswert, wenn es anders verfallen würde. Aber ich glaube, das müsste man schon ernst nehmen. Also. Aber gut, jetzt müssen wir, glaube ich, Schluss machen, sonst werden wir hier rausgeworfen. Dankeschön.